Meine Damen und Herren, Sie hören die Lästerschwestern. Von und mit Robin Blase und David Hein. Etwas Schreckliches ist passiert. Wir hatten eine Pause. Und zwar eine, die wir nicht angekündigt haben. Zum ersten Mal in fast 2 Jahren Lästerschwestern ist einfach keine Folge online gegangen. Und das hat solche Ausmaße angenommen. Ich habe WhatsApp-Nachrichten bekommen, wo ich angeschrien wurde. Es gab überall irgendwelche Nachfragen. Und als ich, was war denn das? Anfang der Woche hatte ich jetzt von Spotify. Spotify hat uns nämlich auf ihrem Instagram-Account gefeatured. Das habe ich einfach re-instagrammt. Und dann haben mich Leute angeschrieben, was ist das für ein Scheiß? Die Folge habe ich doch schon, kannte ich doch schon. Willst du uns hier alle an der Nase entlang führen? Also was haben wir da angerichtet? Aber ich hab eine Instagram-Story gesehen von Nina Kutschera, die hat geweint, weil keine Folge kam. Okay, ist Nina Kutschera. Achso, doch, ja, stimmt, die kenne ich sogar. Die hat Longtime-Fan. Die ist ein Riesenfan. Die hat geweint, weil sie, das ist immer ihre Mama-Zeit, wo sie dann abends Lästerschwestern hören kann. Ja. Und diese Woche haben wir nicht, sie hat wirklich jeden Tag, meinte sie, hat sie refreshed und es kam nicht. Und jetzt ist so dieser Moment, diese Stunde in ihrem anstrengenden Leben als Mutter, wo sie diesen Zen-Moment haben kann, der ist einfach zerstört worden durch unsere Unbedachtheit. Ich finde gut, dass du Zen-Moment sagst und dann man den dann mit Stories über Concrafter und Montana Black Das ist einfach richtig entspannend. Um zu entspannen. Also wir wollen uns an dieser Stelle entschuldigen. Die einfache Erklärung ist, Robins Zeitplan sieht ja sowieso immer ganz schlimm aus. Und letzte Woche war ich halt auch komplett bis unter den Rand gefüllt. Und der einzige Tag, an dem wir beide an dem du konntest, war Mittwoch und es war der, wo ich in Hamburg war. Ja, genau. Deswegen Entschuldigung und heute dafür genauso lang wie jede Woche. als kleine Wiedergutmachung. Ja. Wir müssen noch eine Sache wiedergutmachen und zwar haben wir letztes Mal über E-Sport gesprochen und darüber, dass der Deutsche Sportbund E-Sport nicht als Sport anerkannt hat. Und da haben wir gesagt, das ist ja eigentlich nur so eine Anerkennung von irgendwie einer alten Institution, die natürlich schön wäre, aber die vielleicht muss man sich nicht darauf ausruhen. Dann haben uns aber viele korrigiert und gesagt, das ist tatsächlich wichtig, weil die Art und Weise, wie aktuell diverse Mechanismen funktionieren, legen sehr viel Wert darauf, wie man und wo man anerkannt ist. Unter anderem ein Visa. Also es ist viel schwieriger, ein Visum zu bekommen in einem anderen Land als E-Sportler, wenn das nicht anerkannt ist, weil Sportvisa gibt es. Mhm. Aber für E-Sport halt nicht. Und da gab es schon öfters mal Fälle, dass ganze Teams aus anderen Ländern nicht zu Turnieren erscheinen konnten, weil sie halt nicht reingelassen wurden ins Land. Ein weiterer Punkt sind Fördergelder. Also auch mit offizieller Sportanerkennung quasi kommen auch Fördergelder einher, die andere Sportvereine auch bekommen. Und auch das wäre eine Sache, die diverse Leute im E-Sport natürlich gerne hätten. Und das sind also 2 Dinge, warum es tatsächlich auch wirklich wichtig ist, anerkannt zu werden und nicht nur fürs Prestige. Also können die sich nicht einfach einen richtigen Job suchen oder Podcaster werden, um ihr Geld zu verdienen? Also ernsthaft. Immer so auf solche, auf Almosen von anderen hoffen. Ja, aber danke nochmal für all die uns hingewiesen haben im Reddit-Forum oder auch auf Twitter, weil wir beide da ja in dem E-Sport-Ding nicht drin waren. Übrigens war ich letzte Woche auch relativ viel, ich wollte das mal schon vor ein paar Wochen mal ankündigen, haben wir bisher nie gemacht. Ich war die ganze Woche beim Fantasy-Filmfest auch unterwegs. Es läuft nämlich gerade hier in Berlin. Und geht jetzt, glaube ich, auch parallel in den anderen Städten los. Ich wollte das mal erwähnen, es ist kein Sponsor von uns, aber weil ich das so gerne mag und ich nicht einer der wenigen, also es gibt immer so eine Hardcore-Community, die da hingehen, aber es ist irgendwie immer weniger Leute, denn ich gehe jetzt seit 20 Jahren zum Fantasy-Filmfest, jedes Jahr. Seit 20 Jahren? Das gibt's schon lange, ja. Alt bin ich noch nicht mehr. Nee. Und mittlerweile, ich glaube, das hat immer so diesen Ruf gehabt, dass das so ein Hardcore-Horror-Splatter-Ding gewesen ist, wo dann all die Leute, die in der Gruppe sich vollbluten lassen wollen und sich dann da tot zu lachen, die sind dahin. Und das ist schon lange nicht mehr. Also jetzt die Tage lief zum Beispiel ein Film, der ging ganz schön an die Nieren, Hotel Mumbai. Da geht es um die Anschläge in Mumbai 2008. Das war ein ganz fieser Terroranschlag in Indien und sehr, sehr schön aufgearbeitet. deswegen nur als Tipp, also wer mal reingucken möchte ins Programm, tut das. Läuft jetzt aktuell auch möglicherweise in euren Städten, also es ist nicht nur in Berlin, sondern auch in Hamburg und ich glaube auch in Köln, Frankfurt, München. Viel Spaß. Das also sind ja da all die Städte, wo wir auch auf Tour gehen, David. Ja, krass, ich krass. Weiß. Da geht es ja auch bald los. Ja. Ich habe mal geguckt, es ist jetzt nicht mal mehr ein Monat, dann startet die Nummer in Berlin. Ja. Das heißt, ne, ihr wisst Bescheid, was ihr zu tun habt, wenn ihr noch dabei sein wollt. Aber da wollen wir jetzt gar nicht mehr drauf ankommen. Wir haben nämlich unser eigenes Filmfest heute. Ach, guck. Ich hab einen Clip vorbereitet. Ich würde sagen, bevor wir euch verraten, was da passiert, hören wir mal rein. Du Drecksau! Hat wirklich einer Scheiße geschickt! Ja, das war The Real Knossi, ist ein großer Twitch-Streamer aus Deutschland, ein Glücksspiel-Streamer. Das ist ja eine ganz eigene Kategorie. Und dicker Homie von wem auch sonst, Montana Black. Dem größten Glücksspiel-Streamer Deutschlands oder der Welt wahrscheinlich sogar. Und der hat was geschickt bekommen von seinen Fans. Die ihn offenbar sehr mögen. Nämlich Scheiße. Also jetzt wirklich ja. Menschliches oder tierisches Exkrement hat er geschickt bekommen und er packt das halt aus und dann kommt so richtig die Kacke raus. Echt? Kamera. Ich habe das Video noch nicht geguckt und es wurde das ja, glaube ich, geschickt an auf mehreren Orten und immer versehen mit, not safe for work. Und ich dachte so, will ich jetzt wirklich sehen, wie ihm da Scheiße entgegenquillt? Ja. Aber ich fand das sehr interessant, dass es gerade ihn trifft, weil der ist gerade so hochgeschossen. Ich weiß nicht, ob du von dem schon mal gehört hattest. Ich kenne den. Ich habe den jetzt schon ein paar Mal gesehen. Der war noch relativ klein, glaube ich, als ich mein Video zu Montana Black gemacht habe wegen dem Thema Glücksspiel. Und seitdem ist der unter anderem wahrscheinlich, weil Montana Black ja auch mal zeitlang die Featuren genau, hat auch mal pausiert mit seinem Glücksspiel. Jetzt inzwischen streamt er wieder Glücksspiel, aber hat das ja zwischenzeitlich pausiert aus diversen rechtlichen Gründen. Und dann ist der auch explodiert. Und ich habe es jetzt gerade am Wochenende gesehen, da war die Glücksspielkategorie auf Platz 5 in den Charts unter den meistgestreamten Spielen. Ja. Unter anderem, weil Montana Black halt auch an über 90.000 Leute gestreamt hat, wie er zu dem Zeitpunkt, wie ich, bei dem ich zugeguckt habe, erstmal sich hat 12.000 Euro auszahlen lassen und dann in dem Zeitraum, ich da war, erstmal von den restlichen 10, die er dann immer noch auf dem Konto hatte, sich runtergezockt hat bis auf 5.000. Und hat auch die ganze Zeit immer wieder so Momente, wo er sagt so, okay, bei 6.000 höre ich auf. Bei 6.000 ist es vorbei, dann steige ich aus, Leute, egal was ihr sagt, ich höre auf. Dann bei 6.000, ach komm, bis 5 mache ich noch. Bis 5 mache ich noch, ich hab's im Gespür. Also richtig so diese Die Sucht von der Suchtmechanismen auch einfach für 90.000 Leute da raus. Das ist sehr interessant, dass du dir das immer wieder auch gibst. Also Montana und du, das ist eine Liebesgeschichte. Das ist eine richtige, die krasser ist als Titanic. Wir haben letzte Woche, dadurch, dass wir nicht da waren, auch den Montana der Woche letzte Woche verpasst. Lass mich mal ganz kurz noch zu Knossi was sagen. Ich kenne den schon eine ganze Weile, weil der, vielleicht erinnerst du dich noch an Studio 71, an die Pokerstars.de-Dinger. Ja. Da haben die sich auch immer wieder unterschiedlichste Influencer eingeladen. Unter anderem mich. Ich war da, glaube ich, dreimal insgesamt. Du hast Glücksspiel beworben, David. Es war ganz interessant. Da drehe ich jetzt mal ein Video zu. Ist Poker denn ein Glücksspiel? Also wenn man natürlich. Du kannst es ist ein Spiel, aber es wird ja nur dann zum Glücksspiel, wenn du um tatsächliches Geld spielst, oder? Also ist es dieser klar, Glücksspiel? Ich glaube, dass das Problem, das ist ja auch. Dann ist ja Würfeln auch ein Glücksspiel. Natürlich ist Würfeln ein Glücksspiel. Wenn ich mit meinen Eltern würfle, machen wir Glücksspielen. Ja. Kniffel ist die Einsteigsdroge, David. Okay. Ich glaube, das Problem ist tatsächlich, dass auch Poker gegen Nicht-Echtgeld natürlich oft so tatsächlich der Einstieg ist, um dann irgendwann mal mit Echtgeld zu spielen. Das ist ja auch die Kritik, die ganz viele Experten an diesen ganzen Gaming-Mechanismen haben. Jetzt zum Beispiel in 2K20, dem Basketballspiel. NBA 2K20. Also das ist, ne, von 2020, das NBA 2K, also ein Basketballspiel. Da ist mehr Glücksspiel drin als Basketball. Also da gibt es richtig so Slot-Machines, mit denen du dir neue Basketballer erspielen kannst. Es gab so einen Trailer zu einem neuen Modus in dem Spiel, beziehungsweise so neu ist der wohl gar nicht. Also ich hatte nämlich dann, weil ich wieder schön sammle für meine Jahrescharts, aber auch für ein Video, was ich gerade vorbereite. Ja, es kommt mal wieder eins möglicherweise. Ich will nicht so viel versprechen. Und da habe ich mich so ein bisschen reingegraben. Und das, diese ganzen Mechaniken gibt es wohl schon eine ganze Weile, aber so dreist wie dieses Jahr sind sie wohl noch nie gewesen bei NBA 2K20. So sehr, dass ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, das wollte ich dir noch schicken, in der Taskleiste unten, wenn du das Spiel am PC öffnest, dann erscheint das Logo von NBA 2K19. Wir haben dieses Spiel basiert offenbar so sehr auf dem Code des Vorgängers, dass die nicht mal in der Lage waren, das Thumbnail oder beziehungsweise heißt ja nicht Thumbnail, das Task-Icon das zu updaten. Das habe ich aber auch bei Madden gesehen. Das ist die Football-Variante von EA. Ja. Und da gab es einen Videoclip, wo jemand auf das auf diese Banner an der Seite des Spielfelds zoomt und da steht halt Madden 2020 und dann zoomt er mit der Kamera hoch und da sind dann die Banden von dem Stadion und auf dem steht Madden 19 noch drauf. Ja. Also es ist halt die nutzen einfach dieselben Assets immer und immer wieder. Ja, ja. Nur dieses Mal halt auch mit viel mehr Glücksspiel. Und Experten sagen halt immer und immer wieder, und es gibt ja in Belgien, in den Niederlanden glaube ich auch, sind Lootboxen ja schon verboten, weil eben Experten ganz oft sagen, dass das für viele so ein Einstiegsding ist. Jetzt auch Coin Master wurde ja jetzt irgendwie untersucht von den zuständigen Gremien, ob das nicht irgendwie problematisch ist und nochmal irgendwie neue Altersklassifizierung braucht, was hier irgendwie Bibi und was weiß ich für tausende Promis promoten. Bei PokerStars, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, was sie da mal veranstaltet haben, da war es ja tatsächlich so, dass Gronkh. Let's Play Poker ist das doch, oder? Stimmt, Let's Play Poker, genau. Und da haben die, da war Gronkh die ersten Male mit dabei, bis er dann nicht mehr hinging und in seinem Stream ganz. Ne, wie er ist, hat er sich hingestellt und gesagt, also ich mache da nicht mehr mit, die promoten Glücksspiel. Das ist ihm allerdings erst aufgefallen, nachdem er mehrere Male da war und sehr wahrscheinlich auch Gage dafür eingesteckt hat, um jetzt mal wieder die Leute zu füttern, die sagen, ich bashe ihn zu gerne. Aber das ist halt auch so ein Ding gewesen, was immer mal wieder vorfiel. Ja, und du hast ja auch mitgemacht. Ich habe auch mitgemacht, aber ich habe hinterher nicht gesagt, so Glücksspiel, das möchte ich nicht promoten, nachdem ich erst da war. Aber in der Kabine als Sprecher, also quasi als Experte saß dieser Knossi und hat da hat das Ganze gecastet. Ich glaube, das hat er auch bei den Rocket Beans gemacht. Es kann sein, dass er oder war das ein anderer? Nee, ich glaube, Studio 71 hatte sich den. Ich glaube, da bringe ich jetzt gerade was durcheinander. Ich glaube, Studio 71 hatte den Pro-7-Typen, der auch bei Stefan Raab dabei war, und die Rocket Beans, bei denen ich auch schon Poker gespielt habe, die haben den Knossi gehabt. Ja. Genau, und dadurch ist der mir das erste Mal aufgefallen. Da war der so ein ganz normaler, cooler Typ. Und jetzt in diesen Streams ist der wie ein Fünfjähriger. Also hast du das mal. Der schreit auch ganz viel. Der brüllt da rum. Und also so ganz anders, als ich den kennengelernt habe. Und dementsprechend ist es jetzt nicht ganz so verwunderlich, dass es dann sicherlich auch Leute gibt, denen er irgendwie negativ auffällt und sie sich denken, da kacke ich jetzt mal einen Beutel und schicke ihm das hin. Bitte nicht machen. Egal bei wem. Was war der Montana der Woche? Der Montana der Woche, also der vorletzten Woche ist es eigentlich. Montana der vorletzten Woche. und zwar hat der eine Vorladung bekommen bei der Polizei wegen dem angeblichen versuchten Kauf von Marihuana. Nee, irgendwie hatte ich die Überschrift gelesen, Drogensüchtiger wird rückfällig. Genau, das ist natürlich die Überschrift in den Boulevardmedien. Das klingt so ein bisschen, als hätte er Crystal Meth, der sein Leben lang genommen, war jetzt lange Zeit clean und liegt jetzt wieder unter Brücke mit 11 Spritzen im Arm. Genau, so hört sich das dann bei Promiflash oder wo auch immer. Aber er behauptet auch, dass das völliger Quatsch wäre und er wäre clean. Er weiß nicht, warum die ihn jetzt da vorladen. Ja, aber er hat das direkt auf Instagram geteilt. Also quasi seine Vorladung direkt in der Story abgefilmt. Das macht er ja die ganze Zeit. Mittlerweile kann er so eine Highlight-Story oben machen, wo er all diese ganzen Vorladungen einfach mal abfotografiert hat. Ein bisschen wie Kuchen-TV mit seinen ganzen Anzeigen. Es gab mal so ein Video von Kuchen.tv, wo er gesagt hat, hier ist eine Excel-Liste mit allen Anzeigen, die ich schon mal hatte. Und dann scrollt er so durch diese Excel-Liste. Aber wo Kuchen.tv, wo du ja ihn immer so gerne kritisierst, fand ich das sehr interessant zu sehen, dass er sich gerade selber kritisiert. Der hat ja diese Reihe, über die wir schon häufiger gesprochen haben, die YouTuber, die abgestürzt sind. Und interessanterweise featuret er sich da selbst, weil er, die Zahlen sind bei ihm, glaube ich, stark eingebrochen, sagt er, aber ne, auch die Die haben ihm ja die Monetarisierung abgestellt. Ja. So. Und dementsprechend läuft bei ihm nicht mehr. Ist natürlich sehr ironisch und er nutzt es auch wieder, um ein paar seiner Kritiker und Zuschauer einen reinzudrücken. Aber es eigentlich auch, und das fand ich sehr interessant, geht er mit sich schon recht krass ins Gericht. Also es ist ein echter Roast gegen sich selbst und das hätte ich von ihm so gar nicht erwartet. Er hat wieder auch gleich zwei Tage später ein anderes Video hochgeladen, wo er sich wieder mit ehemaligen Kollegen von sich beeft. Wieder so 20 Minuten auf die einen redet, während der andere dann 45 Minuten gemacht hat, also das Übliche. Aber ich dachte mir, ich erwähne hier mal, dass der auch ein bisschen anders kann, damit du vielleicht, Robin, deine Liebe, und Liebe, ist das, Liebe scheint das große Oberthema dieser Folge zu sein, für ihn entdeckst? Nein. Nein. Aber gut. Eine Liebe wurde diese Woche entdeckt, und zwar in unserer Überschrift der Woche. Da gibt es einfach einen Mann in Texas, beziehungsweise alle Amerikaner gerade eigentlich, lieben die Chicken Burger von Popeyes. Was denn Popeyes? Popeyes ist so eine Fastfood-Kette in den USA. Mhm. Und gibt es nur Spinat. Genau. Und in den USA ist ja auch Chick-fil-A sehr beliebt. Und Chick-fil-A ist aber sehr wird immer oft kritisiert, weil die haben richtig gute Chicken-Sandwiches. Ist auch eine Fastfood-Kette. Und sind aber erzkonservative, religiöse Besitzer. Der Laden ist zum Beispiel immer sonntags dicht, was ja in Amerika völlig nicht so existiert. Aber die spenden auch unendlich viel Geld für Aktionen gegen Homosexuelle. Und deswegen fühlen sich alle immer super schuldig, wenn sie diese Chicken Sandwiches essen. Und deswegen ist jetzt Popeyes, dass Popeyes jetzt ein Chicken Sandwich hat. Also das ist ein geiles, ja. Stelle ich mir ganz geil vor. Du sitzt da so, es schmeckt so gut, aber ich kann nicht weiter essen. Aber es schmeckt so gut. Ja, genau so. Ich fühle mich so schlecht beim Essen. Und, Herr Ober, noch mal einen zweiten. Und Popeyes ist richtig krass im Marketing und es geht richtig ab. Und es gab jetzt schon ganz, ganz viele Memes auch dazu. Und jetzt kam die Überschrift der Woche, die ist wirklich ganz auf die Spitze getrieben. Chicken Burger ausverkauft, Mann zieht Waffe. Ich glaube, das ist Amerika in seiner Essenz. Ja, also, irgendwo, es gibt etwas Fettiges nicht, also schieße ich alle tot. Sehr gut. Ja, er hat zum Glück niemanden angeschossen. Also. Das ist nur die Überschrift. Ja. Wir sollten die Überschrift der Woche hier langsam auch mal als eine feste Rubrik, wobei feste Rubrik bei uns ja bedeutet, alle vier Wochen bekommt mal was und dann wieder nicht. Erinnerst du dich noch an den Flash, den wir mal eingeführt haben? Flash. Ich glaube, der war nie wirklich richtig definiert, David. Wir müssen uns noch besser professionalisieren, dann kauft uns vielleicht auch irgendwann mal Spotify. Ja, so wie Gemischtes Hack. Ja, und Herrengedeck. Von Felix Lobrecht, der in seinem Podcast sehr gerne sagt, dass er total werbefrei ist, weil sie lassen sich nicht kaufen. Ja, also bis auf jetzt. Jetzt haben sie sich kaufen lassen von Spotify. Aber gibt einen kleinen Shitstorm unter ihrer Ankündigung. Also ich finde, muss man dazu sagen, ich mag ihn und seine Comedy ganz gern. Den Podcast habe ich nie wirklich gehört. Gibt gar keinen Grund, da jetzt zu beefen. Aber er hat uns auch schon in seinem Podcast erwähnt und als Werbehuren bezeichnet. Und da dachte ich jetzt, das ist ja eine interessante Wendung. Weil er halt sozusagen die Mentalität hat, einfach gar keine Werbung. Werbung ist böse. Ich wollte ihm da ja schon mal vorschlagen, wie es denn wäre, die Mercedes-Benz-Arena hier in Berlin ausverkauft, ob er das nicht einfach verschenkt, die Tickets. Ne? Also, weil wenn er so gerne alles für lau macht, könnte er es doch so mal probieren. Ach ja, aber fand ich auch spannend. Und das hat in dieser Podcast-Szene, Spotify investiert da ja gerade richtig viel Geld. Ja. Also sie haben ja weltweit wollen ja dieses Jahr 500 Millionen Dollar ausgeben oder zumindest in der nächsten Zeit für Podcasts und haben da schon richtig Kohle springen lassen. Und das fand ich ganz spannend. Wie viele Regenwälder man damit retten könnte, oder? Ja, oder hier ist der Aufruf, Spotify, warum habt ihr uns nicht gefragt? Wir sind ein bisschen traurig. Sind wir? Warum habt ihr uns nicht eine Million angeboten? Obwohl, ich weiß gar nicht, ob es eine Million war. Vielleicht ist es auch viel weniger Geld. Wir verdienen doch durch BookBeat und Sky so ohnehin viel unsere Geld. Millionen. Also, sorry. Und durch die Tour. Also, deswegen ist es völlig egal. Ja. Ich hab noch eine krasse News, die jetzt auch mal was mit YouTube zu tun hat, damit wir auf unser eigentliches Kernthema hier zukommen. Und zwar Es ist immer geil, das liebe ich immer wieder. Es ist eine krasse Story. Wenn du und zwar sagst, ist erstmal 20 Minuten Pause. Ja. Und ich denke immer, hat er jetzt im Kopf abgeschalten? Überlegt er gerade? Ja. Ist er gestorben? Also ich fange mal von hinten an. Okay. Ich hab mir überlegt, wie ich diese Story anfange, weil sie ist halt richtig eklig. Und zwar, was würdet ihr euch vorstellen, wenn ich euch sage, ein Anwalt hat zur Verteidigung seiner Mandanten, die alle Kinder sind, gesagt, die haben die YouTube-Grippe. Das ist jetzt sehr konfus. Genau, also Kinder vor Gericht wegen etwas, Kinder vor Gericht. Kinder sind okay. vor Gericht wegen etwas, was sie getan haben. Mhm. Und Teil der Verteidigung von den Taten, für die sie vor Gericht stehen, über die ich jetzt gleich rede, ist die Ausrede, die standen doch nur unter der YouTube-Grippe. Die hatten die YouTube-Grippe. Deswegen sind die nicht verantwortlich für ihre Taten, denn die hatten die YouTube-Grippe. Die YouTube-Grippe. Ja, YouTube-Flu. Und du fragst mich jetzt, was kann das sein? Genau, was haben die wohl gemacht, was diese Ausrede rechtfertigt? Wahrscheinlich sind sie selber YouTuber und haben irgendwas hingerotzt und deswegen. Fast. Ja? Sie haben ihrem Lehrer Urin und Sperma in einem Crepe gefüttert. Also, das ist, also, was? Genau. Also, pass auf, ich lese euch mal die Geschichte vor. I believe this is a form of YouTube flu, where kids are influenced by dumb pranks they see YouTube celebrities do. It's a game of getting views, clicks and likes. According to a complaint by Detective bla bla bla, haben vier Jungs den Plan sich überlegt, dass sie Samen, also Sperma. Sperma, also hier steht Siemen, ich übersetze das gerade hier simultan, in einem Plastiksack mitbringen. Und das, also one of the boys brought his semen to school in a plastic bag. During a classroom activity where the students were making crepes, the boy put the semen in a crepe with the intention of giving it to his teacher. The boy then allegedly gave the crepe to the teacher, who ate it. According to the complaint, another one of the boys also brought his semen to school in the bag, but didn't end up using it. A third boy blocked the teacher's view as the two were dripping the semen on the crepe, according to authorities. Das ist einfach eine News. Und die sagt, also früher in der Schule haben wir noch Kekswichsen veranstaltet. Gut, ich war da nie dabei, weil ich das immer nicht. Aber ist das nicht so ein Urban Myth? Das gab's doch nie, oder? Hat das jemals irgendjemand gemacht? Ich glaube nicht. Es gab doch diesen Film, wie hieß denn der? Crazy, war in den Ende der 90er richtig dicke. Weißt du, wer da einer der Hauptdarsteller war? Nee. Der Changeman. Ach echt? Ja. Ist, der ach so, stimmt, die Story kenne ich. Das ist der Kekswix-Meister. Ist einer, ich glaube, ist er der, aber ist auf jeden Fall in der Kekswix-Szene, ja. Glaube ich, mit zu sehen. Ich habe den Film nie gesehen, aber ich habe das tatsächlich mal gelesen. Diese Szene gibt es auf jeden Fall. Man sieht nichts Explizites. Also, wenn ihr sehen wollt, wie der Penis vom Changeman aussieht, dann geht einfach mal bei ihm vorbei. Ich glaube, der ist da relativ offen und zeigt euch den an der Tür. Aber im Film seht ihr das nicht. Das war auch bei uns, also ich glaube, in unserer Klasse gab es das. Paar Jungs haben sich das auf jeden Fall, haben sich gerne ihren Schniepi gezeigt. So unter Männern macht man das schon so. Also so wie ich immer wieder gefragt werde. Also ich weiß ja, was für eine Schule du warst. Hast du nie deinen Penis abgemessen? Also es war immer so die Frage, ob ich mal ein Lineal angehalten habe. Und immer wenn ich Nein sage, sagt man, nö, das glaube ich dir nicht. Also wie oft ich diese Aussage höre, auch heute noch, du wirst dich fragen, warum wird er so häufig gefragt, ob er sich ein Geodreieck daran gelegt hat. Ja, es passiert ab und zu. Man glaubt mir das dann immer nicht. Offenbar wird das so von Jungs so angenommen, dass das passiert. Aha. Nichtsdestotrotz, das war früher, das hat man so früher gemacht. Heute macht man das zu Hause alleine, bringt dann in einer Tüte das Zeug mit, um dann zu gucken, wo kochen wir eben das jetzt rein. Das verwundert mich so ein bisschen. Und der Anwalt sagt, dass dafür können die nichts, das haben die bei Logan Paul gesehen oder so bestimmt. YouTube-Flu. Also finde ich völlig skurril. Also sicherlich nicht ist da, also ich bin mir relativ sicher, dass es, also es gibt richtig viel Scheiße auf YouTube, aber ich bin mir relativ sicher. Oder bei Knossi in den Paketen. Aber ich bin mir relativ sicher, dass sie das nicht auf YouTube gesehen haben, mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit. Das würde YouTube, glaube ich, auch einmal wegsperren. Ja. Also ich glaube, das kriegst du nicht also durch. Richtig schlimm, also was sind das denn für Kinder. Oh Gott. Haben die das denn, also war das so, dass das, ging das daraus hervor, dass sie das gefilmt haben oder war es so? Ich glaube nicht. Sprich, die haben sich einfach gedacht, wir pranken den. So wie so ein Schulstreich früher war, nur ohne Kamera. Heute ist ja jeder Schulstreich dann plötzlich und einer. Ein Streich, ich glaube, was ist denn das? Ist das nicht nur sexuelle Belästigung, sondern das ist, oder Angriff oder was weiß ich, das ist ja schon biochemische Vergiftung. Biochemische Vergiftung. Eingriff in das DNA-Verhältnis. Ja, also da wird eigene DNA mitgemischt. Ich habe mir neulich erst eine Mickey Maus gekauft. Das war früher meine Lieblingszeitschrift, die Mickey Maus. Und die gab, da hatte es in der Mitte immer die Tipsetricks und Tipstricks und Zärtlichkeiten sagen, aber es war was anderes. Es war in der Mitte auf jeden Fall meine Lieblingsseite. Gut, dass ich da den Namen jetzt gerade nicht zusammenbekomme. Und da gab es immer den Streich der Woche. Und ich habe mir die neulich gekauft, um zu gucken, ob es die Tipps, Tricks und egal, ob es das immer noch gibt. Und ja, gibt es immer noch. Und das sind so Sachen wie Zahnpasta unter die Türklinke schmieren, damit der Bruder oder der Vater da reingreift. Und dann habe ich mir gedacht, das ist ja eins zu eins das, was die Prank Bros die ganze Zeit machen. Nur so Scheiß, die haben wahrscheinlich alle Mickey Mouse Ausgaben der letzten 20 Jahre durchforstet. Gibt es da auch eine Folge, wo der Sohn von Goofy zu Goofy geht und sagt, Goofy, ich bin schwul. Und dann verprügelt der Goofy ihn. Und sagt, das ist ein soziales Experiment. Gibt es das auch? Nee, es gibt aber die Folge, wo Tick, Trick und Track einen Pfannkuchen gebacken haben für Onkel Donald und dann kommt da weißes Zeug in der Mitte raus. Oh Gott. Okay, ja, ich würde sagen, jetzt wir weißt kommen, du, wo es her ist. Lass uns einfach zum nächsten Thema gehen. Ich hoffe, die Leute haben nicht abgeschaltet. Und zwar, wir haben ein richtiges Highlight für euch. Und zwar, letzte Woche großes Thema gewesen, CSU. Und David hat dieses Video noch nicht gesehen. Nein, ich weiß gar nicht, warum. Und wir werden es David jetzt quasi live zeigen. Und er wird dann sofort live seine Reaktion hier mitbekommen. Servus und herzlich willkommen zu CSU, der Social Media Show der CSU im Bundestag. Das ist ja super. Das ist so geil, diese ganzen Effekte. Ich bin so der Meinung, die haben sich so. Es ist so, als hätte sich so ein Alien so ein YouTube-Video aus irgendwie 2012 angeguckt 2012. Und dann gesagt so, okay, um mit den Menschen zu kommunizieren, muss ich einfach nach jedem zweiten Wort einen Schnitt sitzen, obwohl es keinen Sinn macht. Und dann noch so ein Glitch-Effekt drüber und eine zweite Kamera und Soundeffekte. Das ist so wie iBlali 2009. Ja. So sieht das ein bisschen aus. Bei ihm weiß ich nur, ich habe keine Ahnung, wie er heißt, aber ich weiß nur, dass er vor wenigen Wochen noch dunkle Haare hatte. Ja, das hast du schon gesehen auf Twitter. Erinnerst du dich, dass wir dieses ARD-Interview hatten, wo wir gesagt haben, dass die Politik auf gar keinen Fall falsch verstehen sollte, dass junge Ansprache nicht bedeutet, sich die Haare einzufärben, sondern Verständnis für ihre Probleme zu zeigen. Stimmt, ist das ein Originalzitat bei Bericht aus Berlin, das wir gegeben haben? Ja, das war wirklich genau so vor wenigen Wochen. Vielleicht findest du den Clip kannst ihn hier einspielen. Ich spiele ihn jetzt hier ein, wenn wir das wirklich gesagt haben, kommt der jetzt hier. Ich glaube, eigen YouTuber ist nicht die Lösung, die die CDU nach vorne bringt. Ich glaube, junge Menschen vor eine Kamera zu setzen, ist nicht das Erfolgskonzept von YouTubern. Was YouTuber erfolgreich macht, ist nicht, dass sie jung sind oder dass sie cool sind oder dass sie wie Rezo ganz oft fucking sagen oder blaue Haare haben. Das Erfolgskonzept von YouTubern ist, dass sie authentisch, leidenschaftlich hinter den Themen stehen, die ihnen wichtig sind und den Videos, den sie machen. Das braucht die CDU. Und jetzt gucke ich mir den an und sehe dann erstmal diese blonden Haare. Ich spiele mal weiter, damit ich mal höre, was er so sagt. Los geht's. Rum, rum. Oh weia. Es ist ja wirklich, als hätte jemand gesagt, er sagt gerade, los geht's. Was kann man da machen? Ich hätte voll die gute Idee. Das sagen die auch bei Autorennen. Klima-Ikone Greta Abramovic. Thunberg. Zwei Sachen, die sich mir da stellen als Frage bei diesem Ding sind, was ist eigentlich warum machen die das? Also es ist ja keine konkrete Antwort auf Rezo, sondern es scheint so wie, wir dürfen den Kontakt zu der Jugend nicht verlieren, also nutzen wir ihre Sprache. Aber das, was sie hier aufarbeiten, ist zwar schon irgendwie ein aktuelles Thema und hat irgendwie auch mit dem Thema zu tun, was Rezo angesprochen hat, aber irgendwie kann ich nicht nachvollziehen, warum sie das in dieser Art und Weise tun. Und du meinst, ich glaube, du hattest mir was geschickt, wo jemand schon mal komplett debunked hat, was da passiert. Also Sebastian, meine Grüße gehen raus, Journalist bei Weiß, der hat ein gesamtes Fact-Checking gemacht, haben dann auch andere Journalisten danach auch nochmal wiederholt, aber er war so der Erste, der das auf Twitter relativ präsent getan hat. Und er hat eigentlich jeden einzelnen Punkt, den die da in den Videos haben, widerlegt mit Fakten. Das ist nämlich eine Sache, die in dem Video gar nicht machen, die der Armin gar nicht macht. Da ist nichts in irgendeiner Folge mit Quellen belegt oder Beweis. Fünf Leute müssen dieses Ding zurücktragen, also dieses Boot zurückbringen. Genau, es geht um Greta Thunberg, dass das ja gar nicht so CO2-neutral wäre, dass sie nach New York gesegelt ist. Und das stimmt so nicht. Also die Yacht wäre wohl so oder so dahin gefahren. Die haben sie nur eingeladen, dass sie mitkommt. Und deswegen ist ihre Reise doch CO2-neutral. Dass das mit der Yacht an sich so ist, das Ding ist, das wurde halt in Artikeln in den Wochen davor und währenddessen zigmal besprochen, debunked, diskutiert und so weiter, weil ja alle sich drüber aufgeregt haben. Es gab ja, da war ja auch auf Twitter ein riesiges Thema, wo alle sagten, so habt ihr nichts anderes zu tun, als euch über irgendwie so eine 16-Jährige aufzuregen und darüber zu diskutieren, wie CO2-neutral das jetzt wirklich ist, das ist ja gar nicht das Thema. Ja. Sie greifen das hier auf, nachdem das schon alles durchdiskutiert war, und stellen das halt als Fakt dar und verdrehen halt auch ganz viel Information. Es geht dann jetzt gleich danach weiter, dass die Grünen ja von allen am meisten fliegen würden. Das stimmt so auch nicht. Die fliegen zwar, also die Abgeordneten der Grünen fliegen zwar überdurchschnittlich viel im Gesamtdurchschnitt des Bundestages, aber die, die am meisten fliegen, sind wohl tatsächlich die Politiker der Union, also zu denen, zu denen auch die CSU selber gehört. Ja. Dann loben die sich selber an einer weiteren Stelle darüber, dass sie ja so viel aus dem Koalitionsvertrag schon erfüllt hätten. Das wird auch, also ich kann sehr empfehlen, sich diesen Twitter-Thread und auch bei Weiß diesen Artikel von Sebastian Meineck mal anzugucken zu den Fakten, weil sie machen eigentlich genau das, was sie Rezo vorgeworfen haben, Meinungsmacher. Also sie stellen sich dahin und sagen, das ist so, und verdrehen die Informationen, belegen sie nicht mit Quellen, und das sind ja alles Dinge, die Rezo tatsächlich in seinem Video gemacht hat. Da war ja alles mit Quellen belegt, und es gab sicherlich Sachen, die man auch irgendwie daran, ne, irgendwie anders auslegen hätte können oder kritisieren können. Das haben ja auch ein paar Leute gemacht. Aber es gibt ja zum Beispiel von MyLab einen ganz tollen Faktencheck auch zu Rezos Video, wo sie zu dem Schluss kommt, nö, der hat das alles wissenschaftlich korrekt hier gemacht, und eigentlich ist das nicht wirklich kritisierbar. Ich verstehe, also ist Quatsch zu sagen, ich verstehe nicht, weil ich verstehe natürlich genau, was das sein soll. Das ist, wie du selber sagst, Meinungsmache, und es ist im Grunde, versuchen sie, Stimmung in ihre Richtung zu lenken, die vorher nicht da waren. Und was ich daran sehr frustrierend finde, ist, es wäre auch möglich gewesen zu sagen, dass sie sagen, wir machen so ein YouTube-Format, aber es ist eins, wo wir versuchen, die Kids mit Politik zu konfrontieren. Ja. Und das kann ja sein, dass sie Themen wie eben Klimaschutz oder aber auch sowas wie, wie oft wird geflogen, wobei ich das affig finde, um das Thema aufzumachen, aber dass sie da sagen, wir bearbeiten das einfach neutral, vielleicht journalistisch sogar aufgearbeitet. Ich kann natürlich verstehen, dass sie sich in ein gewisses Licht rücken wollen, aber das ganze Ding so. Also aber das tun sie auch gar nicht. Also eigentlich bis auf diesen einen Part, wo sie über ihre eigene Politik oder generell die Unionspolitik und den Koalitionsvertrag sprechen, geht es eigentlich die ganze Zeit nur darum, Klimaschutz schlecht zu machen. Also das sind zwei der größten Themen in diesem Video, ja, sind Klimaschutz-Bashen. Das ist sehr, sehr, sehr, sehr abstrus. Man sieht ja hier auch schon, die Nummer hat 193.000 Dislikes. Das finde ich sehr spannend, weil ich habe das heute Morgen recherchiert. Und da waren es 191.000 Dislikes, als ich das hier geschrieben habe. Ja, aber es sind auch schon mittlerweile fast 1 Million Klicks, die das Ding gesammelt hat. Und 4.600 Likes waren es bei mir. 4.600, ja. Okay, ja. Die Zahl hat sich nicht verändert seit heute Morgen. Und ich finde es interessant, es hatten viele Leute geschrieben, als ich das noch gar nicht gesehen hatte, hatten mir ganz viele gesagt, dass sie Kommentare löschen würden. Ja, das haben sie am Anfang wohl gemacht. Am Anfang haben sie wohl alle Kommentare gelöscht. Also ich war bei heute.de und haben mich dazu Fragen gestellt, und ich habe dann ein Interview gegeben. Und da habe ich gesagt, dass ich das auch irgendwo ein bisschen gefährlich finde. Weil die AfD macht das ja gerade auch. Die haben auch so einen eigenen Newsroom eingerichtet und machen quasi ihre eigenen News. Und die CSU macht das de facto mit diesem Format jetzt einmal. Mal gucken, was da noch kommt. Auch. Und ich finde das halt sehr gefährlich, wenn eine Regierungspartei, also eine Partei, die ja ein Teil des Bundestags ist, und in dem Fall, sie sagen, es ist die Bundestagsfraktion, die keine Zeit hatte, auf Kritik online einzugehen, sowohl bei Artikel 13 als auch irgendwie nach Rezo, aber, wenn sie nicht gerade über Twitter gebasht haben, aber so jemanden hinzustellen, das zu filmen und zu bearbeiten, und das ist machbar. Und das ist halt, also eigentlich ist das so ein bisschen Staatsfernsehen. Ja. Ne? Also ich weiß, dass es bei Angela Merkel, glaube ich, mal eine Riesendebatte gab darüber, ob die eine Facebook-Seite haben darf oder ob sie da auch Videos hochladen darf und so weiter, weil halt die Frage war, darf die Regierung Medien machen, weil es eigentlich meines Wissens nach da relativ klare Regeln gibt, weil ja ein gewisser Hitler in Deutschland. Oder Kim Jong-un, da haben sie diese Lautsprecher, die ganze Zeit Dinge durchsagen. Ja gut, aber das passiert ja leider heute immer noch. Aber dass sie an der Grenze zu Südkorea überall Lautsprecher haben, wo sie nordkoreanische Propaganda übertragen? Ich glaube, umgekehrt ist es genauso. Also Südkoreaner schießen auch irgendwie coole Sachen auf die andere Seite rüber. Ey, bei uns ist voll geil, kommt rüber. Aber mit Hitler hat das ja in Deutschland relativ klare Historie, warum das auf jeden Fall Sinn macht, dass es eine Trennung gibt, unter anderem deswegen gibt es ja den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der unabhängig vom Staat agieren soll. Und deswegen, ich finde es halt sehr bedenklich, wenn jetzt nicht nur die AfD, sondern eben auch eine CSU hingeht. Und ich finde es auch voll okay, wenn Politiker Social-Media-Accounts haben. Aber wenn halt eine Partei hingeht und sagt, wir machen jetzt unsere eigenen Nachrichten. Das ist ja letztendlich das, was sie machen. Ja. Sie sagen zwar, wir berichten über Tagespolitik und unsere Arbeit, aber in diesem ersten Video ist es ja quasi so, das ist sozusagen konservativer Le Floyd oder Herr Newstime oder was weiß ich. Also die setzen sich ja dahin und sagen, hey, heute, Greta Thunberg, es kam eine neue Studie raus, hier, die Grünen übrigens fliegen sehr viel. Also die greifen aktuelle Themen auf, die in dem Moment besprochen werden und arbeiten die mit ihrer eigenen Meinung inhaltlich auf. Und das ist ja quasi das News-Format von YouTube. So machen das YouTuber. Und ich finde das sehr bedenklich, wenn da angefangen wird, sozusagen so die eigene Position journalistisch zu behaupten. Also es gibt ja schon Leute, die gerade deswegen YouTuber kritisieren und sagen, die tun so, als wären sie Journalisten, aber arbeiten nicht journalistisch. Aber auf YouTube ist das ja eigentlich sehr oft klar abgegrenzt. Also Floyd sagt ja auch immer, dass das seine eigene Meinung ist. Ja. In diesem Fall sagen sie, nein, wir als CSU reden über Tagespolitik und vermeintlich sind sie da neutral, aber letztendlich ist es Meinungsmache im Internet mit Medien. Das finde ich schwierig. Also was wäre, wenn das im Fernsehen laufen würde um 20 Uhr? Auf dem eigenen CSU-Sender oder sowas. Ich glaube, das wäre verboten. Ich gucke jetzt noch mal rein. Liebe Greta, wenn du das nächste Mal in die USA reist, nimm einfach den Flieger. Ist besser fürs Klima. Word up! Ich verstehe dieses Bashing nicht. Ich verstehe nicht, warum man sich also das haben sie ja auf Twitter schon gemacht, dass sie sich an einzelnen Aussagen festbeißen, dass sie sich an Greta festbeißen. Und ne, also es ist so abstrus, dass statt wirklich tatsächlich mit den Themen irgendwie ins Gericht zu gehen, man dann als Reaktion bockig ist. Das ist ein Video, was man von KuchenTV als Reaction erwartet. Jemand beeft mich an und ich mache ein Video. Ja, aber du hast dafür das und das bei Minute 12 gesagt. Einziger Unterschied ist, dass KuchenTV dafür nicht mehrere Monate brauchen würde. Stimmt allerdings. Ich glaube, ich spare mir jetzt den Rest zu gucken. Du hast ja schon viel gesehen. Da kommt noch eine Stelle, wo du sagst, die muss ich gesehen haben. Es ist alles genau so. Also ich glaube, die Frage, die du eben gestellt hast, das ist die Frage, die ich hier gerne diskutieren würde. Was glaubst du, wen wollten die damit ernsthaft erreichen? Also saß da wirklich jemand und hat gedacht, damit erreichen wir jetzt die Jugendlichen, die quasi Rezos Seite geglaubt haben und jetzt präsentieren wir ihnen unsere Seite und damit holen wir die ab, weil das passiert ja auf keinen Fall. Dann ist die Frage, okay, wollten sie einfach nur die Leute erreichen, die sie sowieso schon erreichen? Also die sagen, ja, Klimaschutz ist scheiße, ich möchte gerne mehr Klimaverschutzung. Ich glaube, man hat ja schon in der Vergangenheit mehrfach gesehen, dass sie das Internet oder das, was dahinter ist, gar nicht verstehen. Ich glaube, für die war Internet lange nicht mehr als ja, es gibt da Google, da kann ich suchen, ob mein Fahrradschlauch wieder heil wird, wenn ich ihn mit folgendem Pflaster flicke. Und es gibt YouTube, wo ich mir Katzenvideos angucken kann. Aber sie haben, glaube ich, nicht verstanden, dass es da Ecken gibt, wo sich Communities bilden, wo sich Menschen zusammenfinden. Ob jetzt halt auf Reddit oder 4chan oder auch in den sozialen Netzwerken, wo man, wahrscheinlich postet Politiker XY ja eh nicht selbst, sondern hat ein Social-Media-Team. Und achtet da auch gar nicht. Dann antworten 20 Leute, aber der denkt sich ja nichts dabei und hat nicht verstanden, dass dann ein richtiges Movement bei entstehen kann. Ja. Und haben jetzt, also haben wahrscheinlich wieder falsch eingeschätzt, was da vor sich geht. Ich kann das nur immer wieder nicht verstehen. Dieser Armin sieht aus, als wäre er deutlich jünger als ich. Vielleicht so alt wie du. Und so jemand muss doch dann spätestens sagen, so, also ich war schon mal im Internet und ich kann euch sagen, diese Idee ist nicht so gut. Also ich verstehe es, aber es wirkt ja teilweise wirklich wie eine Parodie. Ja, sowas also, trotzig. So, also Parodie ja. nicht. Also ja, das mit den Effekten in einem Video, wenn wir eine Parodie auf ein LeFloid-Video machen würden, dann würde die wahrscheinlich so aussehen. Genau. Ja, aber es fehlt die Punchline. Also es fehlt, ja. ne, einfach alles nur überspitzt zu machen, ist noch keine Parodie, das ist eigentlich nur schlecht. So, und hier fehlt. Ja, aber es ist ja auch nicht als Parodie gemeint. Also, ja, eben, das kommt ja dazu. Es wäre eine schlechte Parodie, wenn es als Parodie gemeint wäre, aber es ist ja echt gemeint. Und deswegen, ja. also war das Ziel einfach ein Shitstorm aus. Also, wenn jemand wirklich, also ich kann mir das nicht vorstellen, hat irgendjemand in diesem gesamten Prozess, und wir wissen ja, dass das ein langer Prozess war, weil es war wohl mehrere Monate in Arbeit, und es gab wohl auch mehrere Piloten, habe ich gelesen, wo das irgendwie mal ausprobiert wurde. Und irgendjemand in dem Prozess muss doch irgendwann mal gesagt haben, Leute, was ist unser Ziel damit? Vielleicht ist es auch ihr Ziel, ja, erzähl mal weiter. Also vielleicht ist ihr Ziel genau das, was sie jetzt erreicht haben. Weil wenn das Ziel irgendetwas anderes war, kann ich mir nicht vorstellen, dass irgendjemand dann, ja. der nicht, also der unter 70 ist und einmal ein LeFloid-Video gesehen hat von vor ein paar Jahren oder ein Blali-Video und gedacht hat so, das ist YouTube, wir müssen das genau so machen, dann gewinnen wir die jungen Menschen für uns. Also du meinst, dass sie sich mit einem Shitstorm ins Gespräch bringen? Also ich kann ich mir auch nicht vorstellen. Weil das ist ja so, also, die ja, AfD meine, macht's ja vor, aber die AfD kommt ja gleichzeitig noch mit populistischen Aussagen, die dann die Leute hinter sich versammelt. Aber hier ist ja so, das Programm der CDU, CSU hat ja gar nicht diesen Anstrich, dass man sagen kann, man greift da jetzt die Leute ab, die sich gerne mit einer Fackel durch den Stadtkern bewegen. Aber vielleicht möchte man genau die gerade auf Facebook. Auf Facebook waren die Kommentare unter dem Beitrag übrigens viel positiver als auf YouTube, weil ich glaube, das ist so die Zielgruppe. Das ist ja auch ein bisschen so die Hochburg der, genau, der, das der ist, Leute. Das ist so diese Zielgruppe der Leuten, die sagen, so, diese jungen Leute mit ihrem Klimaschutz, CSU. Diese Greta Thunberg, die soll mal richtig Job sich besorgen. Genau, diese Fridays for Future, die soll mal zur Schule gehen. Und jenes. Die kennen auch kein YouTube, aber die sehen dieses Video und denken, cool, die CSU macht was für die jungen Leute. Das finde ich schon mal richtig hip. Und da sagen die auch ein paar kluge Sachen über die Grünen und über Greta Thunberg. Finde ich gut, finde ich wichtig. Das ist, also ich glaube, die Zielgruppe des Videos ist gar nicht die Zielgruppe des Videos. Ich glaube, die Zielgruppe sind die Leute, die keine Ahnung vom Internet haben, das Video sehen und denken, gut, dass die CSU an den jungen Menschen dran ist. Und das sagt aber in dem Moment jemand, der halt 60 ist und wo die CSU Angst hat, dass sie den an die AfD verlieren. Und dann sehen sie jetzt so ein Video und denken sich, ach cool, die CSU ist ja doch immer noch ganz trendy, die wähle ich beim nächsten Mal wieder in Bayern. Weil was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Das ist so skurril. Ich habe keine Ahnung. Also eine zweite Folge ist ja jetzt noch nicht gekommen. Ich vermute, wir können darauf wir können uns nicht darauf verlassen, dass das im wöchentlichen Rhythmus kommt oder so wie jeden Mittwoch bist du dabei. Oder aber ich glaube, so wie Robert Hofmann das macht, sei auch du dabei morgen 2:30. Das sagt aber schon lange nicht mehr. Nicht sorry, mehr. Robert, ich aber, weiß, du hörst zu. Aber ich glaube, dass die richtigen Social Media Skills der CSU sieht man an dem Titel des Videos. Das ist so das 1x1 der YouTube-Uploads. Wie nennt man ein YouTube-Video? David, welchen Titel hättest du diesem Video gegeben? Antwort auf Rezo oder irgendwie sowas. Also oder Greta Thunberg, Klimasünderin, Fragezeichen. Also irgendwas. Greta Thunberg exposed, irgendwie sowas. Ja, irgendwie so News. Das Video heißt Neu, Ausrufezeichen. Hashtag CSU Episode 1, das ja eigentlich der Formattitel ist. Also der eigentliche Titel des Videos ist einfach nur Neu, Ausrufezeichen. Sehr gut. Katja Kasavic wollte auch diese Woche was Neues hochladen, also letzte Woche. Und zwar ihr Musikvideo, sie bringt ja jetzt ein Album raus. Deswegen ganz kurz, weil jetzt ganz viele wahrscheinlich sagen, die haben jetzt nur Themen aus der letzten Woche. Diese Woche ist nichts passiert. Also es ist so, als hätten wir diese Woche ausfallen lassen. Ja, aber weißt du warum? Das ganze Internet stand still, weil wir keine Folge rausgebracht haben. Und haben die haben gedacht, gewartet, so, die haben das aufholen. Gibt's die Lester-Schwester nicht mehr? Montana Beck gleich so, ich muss aufhören, Gesetze zu brechen und warten, bis die Lester-Schwestern zurückkommen. Ja, genau. Katja Kasavic wollte Sugar Daddy rausbringen. Das ist der zweite Song jetzt von ihrem neuen Album. Übrigens ein Album von Warner Music. Ja. Das hat mich, es gibt ja schon immer mal so ein paar große Labels. Ich glaube, Shirin David ist bei Universal, die halt eben mit YouTubern zusammenarbeiten. ich glaube, wie hießen sie, Dead Adam, aber auch Apecrime und so, hatten alle so Label-Deals bekommen. Und Katja Krasavic ist bei Warner, einem der altgedientesten und vielleicht auch wahrscheinlich eher so konservativesten Labels. Und das weiß ich gar nicht, ist man in der Musikbranche konservativ? Aber ja, ich würde mal sagen, so die Großen müssen irgendwie konservativ sein, sonst würden sie sich nicht so lange halten, denke ich mir immer. Aber das kann. Ja, die sind so riesig und haben so viele Unterlabels und so weiter. Also, aber ich weiß es nicht, ich kenne mich auch in der Musikbranche jetzt nicht gut aus. Da müssten wir mal die Leute fragen, die wir kennen hier. Grüße gehen raus an Fuja. Aber was ich spannend fand, ist, sie hat dieses Video groß angeteasert, erstmal mit einem Video, wo sie auf Instagram gepostet hat, dass sie 1 Million Euro in Cash von ihrem Sugar Daddy bekommen hat. Und dann sieht man sie so natürlich so halbnackt auf ihrem Bett liegen und auf dem Bett liegen lauter Geldbündel. Du, das halbnackt musst du nicht mehr dazu sagen. Okay, ist einfach Katja Krasavic, Punkt, lag auf dem Bett mit Geldbündeln, 200-Euro-Scheinen, und hat gesagt, okay, das ist 1 Million, die habe ich gerade von meinem Sugar Daddy bekommen, weil der so dankbar ist, dass ich ihm extra einen Song gewidmet habe. Und deswegen hat er mir das Geld vorbeigebracht. Das sind einfach so 1 Million in Cash. Und sie würde die aber jetzt nicht annehmen. Und weil sie ist eine starke Frau und sie macht das schon lange und möchte ihr eigenes Geld verdienen. Und sie gibt die jetzt zurück. Was erstmal, ich dachte in dem Moment, als du es mir geschickt hast, dachte ich erstmal, ach, guck mal an, das ist ja eigentlich keine schlechte Message. So, also jungen Mädels, die ihren Videos aber vermutlich eher nicht so häufig zugucken, sondern eher Jungs, die Sperma in der Tüte irgendwo einbacken wollen. Das glaubst du nicht? Das sieht man immer wieder bei diesen ganzen Fantreffens und Clubs und Vlogs, die sie macht. Und auch auf Instagram, wer ihr da so folgt und wer ihre Bilder so liked, da sind natürlich super viele Bots auch dabei. Aber wenn man da so durchsieht, da sind viele junge Mädels. Also die hat ja so viele Follower, die ist so bekannt. Da sind eine Menge Mädchen auch dabei, die sie cool finden. Aber denen quasi zu sagen, ihr braucht keinen Sugar Daddy. Ihr seid nicht jemand, weil euch jemand Geld in die Tasche steckt und ihr könnt es auch alleine zu was bringen, ist erstmal nicht schlecht. Ich bin aber relativ sicher, dass das nicht echt Kalkül war sondern das ist nur Marketing. Also sie sagt sogar in dem Video so, Hater werden wissen, dass das echtes Geld ist, weil da ist noch so ein Band drum und dann weiß man, dass das ein echtes Geldbündel ist. Also hört sich für mich sehr nach einer Marketingaktion an, die ja auch irgendwie Sinn macht. Und dann wurde das Video aber nicht hochgeladen, weil ihr YouTube-Kanal genau an dem Tag des Uploads einen Strike bekommen hat. Und dann wurde der Kanal für, also schon der zweite Strike gewesen sein, glaube ich, wurde der Kanal für 2 Wochen von Uploads gesperrt. Strike aber für so einen Community-Strike? Ja, für Verstoß gegen Community-Inhalte. Dann hat sie sich gedacht, ja, Mist, ich habe das Video groß angeteasert, ich mache jetzt einen zweiten YouTube-Kanal auf und hat natürlich alle dann gebeten, den zu abonnieren. Der ist dann auch relativ schnell durch die Decke gegangen, hatte auch ein paar 10.000 Abonnenten. Und dann hat sie es da hochgeladen und Mitternacht so wie angeteasert. Am nächsten Morgen war der ganze Kanal schon weg, wegen Verstoß gegen Community-Richtlinien. Krass. Aber Community-Richtlinien bedeutet ja eigentlich, dass aus der Community User das Video claimen müssen. Gemeldet müssen, genau. Genau, und YouTube hat sich das dann wohl angeguckt und hat deswegen den ganzen Kanal, weil das Video wohl so krass war. Das Spannende danach war, dass natürlich es Re-Uploads gab und auch Reaction-Videos, so wie eigentlich immer. Wir haben ja sogar schon mal darüber geredet, dass Katja sogar irgendwelchen anderen YouTubern ihr Musikvideo frühzeitig zur Verfügung gestellt hat, damit die Reactions quasi zeitgleich kommen. Marcel Scorpion zum Beispiel. Genau, damit sie da Promo drauf kriegt. In diesem Fall hat Warner Music all diese Reaction-Videos weggeclaimt. Also du findest dieses Video gerade nirgends. Also es ist wirklich einfach wie vom Erdboden. Falls ihr das sucht, es gibt ganz viele Seiten, wo du das, wo du weitergeleitet wirst auf irgendwelche Downloads. Da bitte nicht draufklicken. Also wenn ihr Kekswichsen veranstalten wollt, dann sucht euch ein anderes Video. Sie hat ja noch ein paar andere gemacht. Aber das sind immer irgendwelche Viren. Das Original haben wir selber auch nach intensiver Recherche, hat Robin das vorhin nicht gefunden. Deswegen man sieht das Thumbnail und da knutscht sie mit einem Opa. Genau, es gab ein paar Bilder. Also ich weiß nicht, ob das jemand in der Maske war. Aber sie hat gesagt, es hat angeblich 80.000 Euro gekostet, die Produktion. Von dem, was sie so an Clips geteilt hat, kann ich mir das vorstellen. Das ist eine realistische Kosten für so ein Musikvideo der Qualität, was so Ausstattung und Casting und so weiter angeht. Und diese 80.000 Euro sind halt jetzt verpufft, weil die Promo halt weg ist. Und jetzt ist halt die Frage. Vermutlich ungefähr derselbe Betrag, ich habe das Video ja nicht gesehen, aber es gibt zumindest Clips davon und Fotos. Deswegen kann ich mir das nicht vorstellen. Aber es wirkt ein bisschen auch so, auch weil Warner dann diese ganzen Reactions geclaimed hat, aber es scheint die ja zu geben, also es scheint auch dieses Video gegeben zu haben, aber ob das nicht auch so ein bisschen Marketing ist, dieses Video jetzt so ganz mysteriös künstlich zu machen, zu dass halt alle danach suchen und wenn du danach suchst, findest du aber nur den Download-Link zum eigentlichen Song und zum Kaufen. Ich glaube, dass der Strike echt ist und dass der Kanal weggestrikt wird, auch echt ist, aber ich kann mir vorstellen, dass sie das jetzt natürlich auch so ein bisschen nutzen, weil jetzt reden wir auch drüber. Also sagen, sie kann eigentlich nicht verlieren. Das ist, vielleicht ist es auch nicht, ist es, glaube ich, unabsichtlich. Wir reden alle zwei Wochen über Katja Krasavice. Also es ist jetzt nicht so, dass sie irgendeinen Promostunt machen muss, damit wir über sie reden. Das stimmt. Aber das Beste an dieser ganzen Sache ist ihre Reaction darauf, dass sie schon wieder gesperrt wurde. Denn sie sagt in ihrem Instagram-Statement dazu, ich bin einfach so. Ich bin halt immer nackt. Ich kann einfach nicht ich sein. Ich werde immer gemobbt dafür, dass ich so bin, wie ich bin. Mir werden Steine in den Weg gelegt. Und YouTube hat dafür gesorgt, dass jetzt alles weg ist. Schön, damit ich es nicht schaffe. Also sie stellt das so dar, als wären quasi diese Guidelines gegen pornografische Inhalte auf YouTube irgendetwas, was sozusagen diskriminierend wäre, weil sie ist halt einfach pornografisch und das verwundert. Das wäre so super, wenn irgendwie Charles Manson hinterher, nachdem er gefangen wurde, gesagt hätte, ich bin nun mal Serienmörder und alle legen mir immer nur Steine in den Weg. Ich bin halt einfach so. Also, da wird man doch wohl mal jemanden die Kehle aufschneiden dürfen. Ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass die Inhalte, die Katja macht, ansatzweise so schlimm sind, aber es ist schon so ein bisschen. Naja. Es ist schon so ein bisschen lustig, ich bin immer so zwiegespalten, wie ich über Katja denke, weil auf der einen Seite muss man sagen, irgendwie ist es ja, wenn sie auch solche Sachen sagt, wie du gerade meintest, mit Sugar Daddy, sie ist ja schon sehr so gleichberechtigten und auch irgendwie feministisch zu sagen, so, ich bin halt so, ich zeige mich halt so, ich mache, was ich will. Es gehört ja auch zu Selfmade, ähnlich ist es ja bei Michaela Schäfer. Auch die ist Selfmade. Man kann darüber streiten, wie sie es ist, aber ne, also die hat ihren Weg gefunden für sich. Wenn man das als Empowerment ansehen möchte, dann kann man das ruhig tun. Ich finde es irgendwie skurril. Ist ja auch nichts Verwerfliches daran, wenn man Pornos macht oder sowas. Also das ist ja alles nicht dramatisch. Ich glaube, das Problem, was ich wüsste nicht, was ich sonst machen sollte den halben Tag. Neulich schrieb jemand im Forum, haben wir schon mal über Davids Pornosucht gesprochen? Und nein, das haben wir noch nicht. Aber demnächst werden wir bestimmt bei den besten Freundinnen mal wieder eingeladen. Dann können wir darüber sprechen und ich schweige pikiert daneben. Ich glaube, was ich ganz spannend finde bei ihr, was mich an ihr stört, ist dieses, sie hat eine super junge Zielgruppe. Und auf der einen Seite ist die Message ganz oft so, ich bin halt eine Frau und ich mache halt, was ich will. Und was ich halt will, ist halt mich nackt zeigen und viel Sex haben. Und ich nehme mir dann so die Männer, die ich halt haben will. Aber auf der anderen Seite ist es so die Frage, ist das die Message, die wirklich durchscheint? Oder kriegen halt hier junge Mädchen das Gefühl, sie müssen auch so sein, damit Männer sie geil finden? Und auf der anderen Seite kriegen Jungs das Gefühl, dass Frauen so sein müssen. Oder ob Frauen immer so sind. Das ist genau, halt dieses Ding. Immer willig und ich gucke gerade eher unfreiwillig, aber ich hatte damit irgendwie angefangen, gucke ich auf RTL TV Now Paradise Hotel heißt das. Ich gucke normalerweise null Trash-TV, aber da bin ich hängen geblieben, weil ich glaube ich, in meinem ganzen Leben noch nie sowas Verabscheuungswürdiges geguckt habe. Und ich weiß, das wirkt jetzt so wirkt sehr schizophren, wenn ich sage, das ist ekelerregend, aber ich gucke es trotzdem. Aber es ist immer, das ist dann für mich wie so ein soziales Experiment, dazu zu gucken, wenn man, wie wenn man 10 notgeile Kakerlaken nimmt und die in so einen Glaskasten wirft und dann guckt, was die miteinander machen. Und da ist es auch so. Die haben sich ein Hotel im Paradies geschaffen, da, ich glaube, 6 oder 8 Männer und Frauen eingesperrt, also jeweils, und die aufeinander losgelassen und die müssen dann sich in Paaren zusammenfinden, sonst wer übrig bleibt als Single, scheidet aus. Und die Kerle sagen nichts anderes die ganze Zeit, außer ich will die ficken, die Alte lässt mich nicht ran, also die haben dann, ne, lernen sich kennen in der ersten Nacht, die müssen sie schon Pärchen bilden, schlafen zusammen in einem Bett, also RTL ist dann ja auch krass perfide und denkt sich immer wieder neue Dinge aus, damit die irgendwie kopulieren. Ja. Und die ganze Zeit, die Kerle haben nichts anderes, also die Frauen sind da reines Objekt, reines Fleisch und es gibt, wer weiß, ob sie es so zusammenschneiden, aber ich kann mir schon vorstellen, dass da nichts anderes passiert. Es gibt keine anderen Dialoge, die aus diesen Männern rauskommen. Mhm. Wenn sie vor der Kamera sitzen und ihre diese Excerpts nur für den Kameramann machen, sagen sie Bullshit. Wenn sie untereinander sind, wird es sogar noch primitiver. Es gibt einen, der hat sich dann vor der Kamera, sagt er so, ich hab die Vanessa, die lieb ich so, die hat rote Haare. Wenn er mit den Jungs zusammen ist, die rote habe ich weggebankt. Ja, die rote, also da weiß er ihren Namen schon nicht mal. Und also ich sitze dann jedes Mal da und denke so, ich möchte kotzen. Und ich kann dir nicht sagen, ob das die Generation ist, die gerade heranwächst, aber wird ja oft diskutiert, ob Pornos zu sehr sexualisieren, aber wenn ich solche Sachen sehe, auch das, was Katja irgendwie macht und Jungs dann zeigt, Frauen sind immer willig. Ich kenne eine Geschichte von Ines. Ines von Besser als Sex. Mhm. Podcast ist leider eingestellt den worden. Den es nicht mehr gibt. Gibt es nicht mehr, weil David, wir haben die Chance, der erfolgreichste Sex-Podcast zu werden. Schnell. Ja, lass es uns jetzt machen. Wir reden ja jetzt quasi über Sex. Vielleicht kannst du ihn sogar als solches einstellen. Bei Ines ist es so, bei der habe ich das mal mitbekommen. Die hat in diesem Podcast ja viel geredet. Den gab es jetzt ein paar Jahre. Und dann hat die jemanden kennengelernt, der als er sie kennenlernte, offenbar völlig missverstanden hat, wer Ines ist. Denn der hat diesen Podcast vorher gehört und dachte, die ist dauergeil. Die macht ja alles mega, diese Geschichten, die sie da erzählt. Also ich kenne sogar in meinem privaten Umfeld, habe ich einen Freund, der immer wieder fragt, sag mal, die Ines, der musste mich mal vorstellen, die ist ja in ihrem Video super sexuell. Und Ines ist so aber nicht. Ines ist ganz normal. Sie ist für sie, ist ein bisschen Rolle bei ihr auch, aber Ines ist auch nicht nur überspitzt, aber natürlich sind das immer nur einzelne Momentaufnahmen, wenn sie dann auch da in einem Sex-Podcast darüber redet. Natürlich geht es dann nur um Sex und ihre Sexualität, aber Ines der Tag läuft, hat ja 24 ja, Stunden und der Podcast ist nicht so lang. Die läuft nicht dauersuppend durch die Gegend, sodass ihr das an den Beinen runterläuft und dann sie darauf wartet, dass der nächste junge Stecher da angeflogen kommt. Und das ist so krass. Also das hat mich immer wieder verwundert. Ich könnte stundenlang darüber, über meine Verwunderung, weil ich bin auch ein Mann und ich will jetzt nicht sagen, dass ich frigide oder so bin, aber ich habe auch nie im Club verstanden, wenn die Kerle wie so Heuschrecken auf alles rauffliegen, was irgendwie nach Blume aussieht. Das liegt an deiner Pornosucht, David. Meinst du, dass ich so abgestumpft bin, dass ich das nicht mehr? Aber das zählt für mich so ein bisschen zu dieser Übersexualisierung, zu der Katja Krasavice auch dazu beiträgt. Aber das Faszinierende ist, es gibt ja diverse Studien, die eigentlich das genaue Gegenteil aussagen, nämlich dass umso jünger quasi jetzt die Menschen werden, also umso jünger du in den Generationen gehst, also jetzt quasi die aktuelle Generation, die hat jetzt quasi gerade sozusagen ihre ersten Male erlebt und dann sozusagen weiter bis die Millennials und dann halt immer älter wirst bis zu der Babyboomer-Generation und so weiter, dass umso jünger du wirst, umso weniger Sex haben die Leute. Also sagen, dass diese Generation hält nochmal. Also sprich, wenn ein Zweijähriger hat weniger Sex als ein Deswegen meinte ich bis zu denen, die ihr erstes Mal haben natürlich. Ja. Also sagen, dass quasi diese Smartphone-Generation, die Tinder-Generation, dass die tatsächlich viel weniger Sex haben als die Generation in den 60ern zum Beispiel, in dem Alter war. Da gibt es dass tatsächlich die Verfügbarkeit von Pornos, die Verfügbarkeit von Smartphones. Generell Leute sind weniger gelangweilt. Da gibt es 1000 unterschiedliche Erklärungen für, die sicherlich nicht alle stimmen. Und das ist sicherlich eine Kombination aus ganz vielen Sachen. Aber Streaming zum Beispiel, also du hast ja jetzt, heutzutage hast du immer, du hast nicht mehr das Ding, das ist dieses Netflix und Chill, ist ja heutzutage richtig spannende Sendung und nicht chillen, weil du hast ja jetzt quasi, sozusagen, es gibt ja nur noch gutes Fernsehen die ganze Zeit auf zig unterschiedlichen Plattformen. Apple TV Plus jetzt gerade wieder startet jetzt hier für nur irgendwie nix und wurde jetzt gerade angekündigt. Apple und ein Ei. Für ein Apple und ein Ei. Es gibt so viel guten Content und die Leute haben einfach keine Zeit mehr für Sex. So, es gibt so viel zu gucken und es gibt so viel zu gamen und es gibt so viel am Handy zu machen, es gibt so viele gute Apps, es gibt so viele gute Webseiten, es gibt so viele Kinofilme, Podcasts, die du hören musst. Leute arbeiten alle mehr, verdienen weniger, müssen härter arbeiten, müssen mehr arbeiten und deswegen haben sie alle keinen Sex mehr. Und in den 60ern war das anders. Da haben die alle Drogen genommen und haben auf Woodstock miteinander rumgemacht. Also das möchte ich gerne, weil wir jetzt ja offiziell der beste Sex-Podcast Deutschlands offenbar werden, möchte ich gerne das als Umfrage im Reddit-Forum geklärt haben. Wie haben die Hörer wirklich weniger Sex als früher? Ich glaube, das Problem ist, dass unsere Hörer alle nicht der Babyboomer-Generation angehören. Und deswegen ist das schwierig. Wir müssten unsere Eltern fragen, David. Fragt mal eure Eltern, wie viel Sex sie früher hatten und dann vergleicht das mit euren Zahlen. Ganz kurze, unverfängliche Frage, Mutti. Wie viel Sex hattest du in meinem Alter? Boom. Ich mache eine Umfrage. Übrigens. Welche Überleitung? Ich habe keine Ahnung. Shirin David. Ah ja. Hat Eis verkauft auf dem Schulhof und wurde von der Polizei angehalten, weil sie wieder mal Massenhysterie ausgelöst hat mit ihrem Eiswagen. Also die sind irgendwie für Promo rumgefahren mit einem Eiswagen an Schulen in Berlin. Und der Gag ist Eis, wie, also ICE geschrieben. Wie Super Size. Super Size ist der Gag. Super Size und dann also quasi Supers Eis. Ach, ich dachte, es kommt von, weil man nennt ja Edelsteine, also Bling Bling, nennt man ja auch Eis. Also da ist man iced out als Rapper. Vielleicht auch. Ich weiß es nicht. Es sind sicherlich viele, viele unterschiedliche Referenzen. Ich komme mir hier vor wie so ein CSU-Politiker, der gerade überlegt, was hat der Rezo gemeint, als er krass geil gesagt hat. Also ich glaube, für ihre Musik auch oder irgendwas. Also auf jeden Fall ist das krass eskaliert und alle Kinder sind da hingerannt und haben sich geschubst und gedrängt. Sie hat es wohl vorher angekündigt in der Instagram-Story. Genau. Und dann kam die Polizei und meinte so, hey, das geht so nicht. Und dann haben sie, die durften dann weitermachen. Normalerweise werden die Sachen ja immer, gibt es schon öfters mal, dass irgendwelche YouTuber-Events komplett von der Polizei dann beendet wurden und sie auch Strafe zahlen mussten, weil das halt irgendwie unerlaubte Versammlungen waren und so. Aber gegen ein Vanilleeis Die Polizei gesagt so, darfst weitermachen. Sie haben dann klare Regeln auferlegt bekommen, dass sie das nicht mehr vorher ankündigen dürfen, an welche Schule sie fahren und dass sie auch nicht mehr auf Hauptstraßen unterwegs sein dürfen und an Kreuzungen und so weiter. Mich würde mal interessieren, wie viele von den YouTubern, das war ja eine Zeit lang häufiger zu hören, bei den Lochis, bei Leon Mascher, auch bei Dagi oder Lion früher, wie viele wirklich heute noch so eine Massenpanik auslösen würden. Ja. Weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, durch die Veränderung von YouTube ist die Zeit der großen YouTuber irgendwie auch abgelaufen. Also du hast natürlich immer noch die wahnsinnig viel geguckt werden. Also ich glaube, wenn Julian Bam an eine Schule geht oder wenn Shirin an eine Schule geht oder wenn Das kann man schon so als taktischer Nuklearschlag werden. Wenn du ein paar Kinder aussieben möchtest, schickst du einfach einen Influencer an die Schule. Ich glaube auch Montana Black oder halt zu Zeiten, wenn Ninja in den USA an eine Highschool gehen würde dann oder eine Middle-School. Ich glaube, die gibt's, das ist schon richtig, aber weil sich die Startseite ja auch so stark verändert hat, immer mehr Richtung TV-Content, also findest du ja fast nicht mehr die Großen. Und ich glaube, das wird künftig eher auch so werden, dass wir vielleicht von diesem Star-Ding, was wir jetzt eine ganze Zeit lang hatten, vielleicht sich auch wieder ein bisschen wegbewegen, oder? Das glaube ich nicht. Ich glaube, es wird pointierter. Also ich glaube, du hast mehr so dieses, es gibt gerade, so wie wir es bei Ninja eigentlich gesehen haben, ne, es gibt so diesen einen großen Star der Plattform in dem Moment, der so über den alle reden. Und ich glaube, bei YouTube ist das ähnlich. Man sieht das ja in Deutschland bei Montana Black auch. Ne? Montana Black bricht da gerade jeden Rekord. Hat gerade irgendwie 40.000 zahlende Subs, absoluter Rekord. Und ich glaube, das geht so eher dahin. Also auch ein Julian Bam, der halt so der Star dieser Plattform ist. Und Shirin David ist gerade auch so, würde ich sagen, auf der weiblichen Seite. So die Bibi und Dagi sind auch immer noch riesig. Aber Shirin David ist gerade schon so der Hype Nummer 1, weil sie halt auch in der klassischen Welt jetzt angekommen ist durch die Musik. Ja. Bin gerade neulich an der Kreuzung hier vorbeigekommen und dann lief so ein Auto mit runtergefahrenen Scheiben an mir vorbei und dann mit Gib ihm auf Lautsprecher. Also das ist schon im Mainstream auf jeden Fall angekommen. Und ich glaube, das ist mehr so dieses Ding. Ich glaube, es ist eher anders. Also ich glaube, dieses Star-Sein und keiner weiß, wer das ist eher weg. Und du hast jetzt die ganz Großen wie so Ninja oder Montana Black oder Shirin David oder sowas, die dann jeder kennt. Oder ein Rezo, wo dann auch dein Opa weiß, wer das ist. Vermutlich nicht, aber ja. Ja, genau. Mein Opa kennt aber Ara und Troschke, das muss man sagen. Also beide Großeltern kennen Ara und Troschke. Wahrscheinlich durch Werbemillionär. Weil sie, den sehen sie immer wieder auch im Fernsehen und bei Promi Big Brother. Und die fragen mich heute noch, wie geht's Aaron? Jedes Mal, wenn ich nach Hause gehe, fragen die mich, wie es Aaron geht. Weil sie ja wissen, dass wir sehr lange Zeit sehr viel miteinander zu tun hatten. Sehr schön. Vielleicht könnten deine Großeltern auch davon profitieren, von jemand Jüngerem, der sich auskennt und E-Mails verschicken kann. Das ist letzte Woche auch Thema gewesen. Nämlich bei einem Ortsvorsitzenden, der der NPD angehört. Der wurde zum Ortsvorsitzenden gewählt von Mitgliedern der SPD, der FDP und der CDU. Und da gab es natürlich einen Aufschrei in Deutschland. Wie kann das sein? Es gibt ja gerade schon ganz viele Skandale immer wieder so, in dieser Ortsverein hier von der CDU hat mit der AfD zusammengearbeitet, muss ausgeschlossen werden. So, aber nee, die NPD, da jemanden. Die offen rechts sind. Das ist einfach rechtsextrem. Die da jemanden zum Ortsvorsitzenden wählen von diesen Parteien. Und die hatten eine Begründung, das war gerade die Begründung, ich hatte, das ist ein Zitat hier, da wir keinen anderen haben, vor allem keinen Jüngeren, der sich mit Computern auskennt, der Mails verschicken kann. So ergreift der nächste Adolf Hitler in Deutschland die Macht, hat einfach Ahnung vom Internet und kann einen richtig guten YouTube-Kanal für eine deutsche Partei erstellen. Christian Lindner hatte doch neulich auch über Twitter irgendwie vor sich hingeschitstormt und meinte so, ja, diese Altparteien, oder Altparteien hat er, glaube ich, gar nicht gesagt, dieser AfD-Kampfbegriff, aber es kann doch nicht sein, dass diese Leute sich immer noch mit Faxen unterhalten. Und es war so witzig, weil jemand dann darauf direkt geantwortet hat, weil in seinem Profil ist immer noch in der E-Mail-Signatur seine Faxnummer. Er hat natürlich auch eine Faxnummer, haben die alle. Und er erschöpfte sich über Faxe und hat selber noch eine an dir Faxe empfängt oder auch wahrscheinlich auch verschickt. Wer weiß, aber fand ich auch ganz interessant. Aber ja, heute kannst du, wenn du E-Mails verschickst, kannst du schon Politiker werden. Um den Bogen zu finden, da fragst du mich noch, warum die glauben, das sei eine gute Idee, CSU ins Internet zu stellen. Ich glaube auch. Ich denke nicht. Ich glaube, das schließt den Bogen ganz gut. Wir hätten auch noch das Thema Brexit, das ist einfach zu deep, aber Brexit geht gerade so lustig ab. Das hätte man nicht besser als Drama schreiben können. Bei Boris Johnson, da ist jetzt der eigene Bruder zurückgetreten. Die eigene Partei hat sich quasi zu fast der irgendwie Hälfte gegen ihn gestellt. Also da haben auch mehrere dann aus der Partei rausgeschmissen, weil sie gesagt haben, wir stimmen nicht dafür. Er hat das Parlament in eine Zwangspause versetzt. Das wurde jetzt gerade vom schottischen Gericht als illegal erklärt. Er hat 5 von 5 seiner ersten Abstimmungen verloren. Das ist absoluter Rekord. Damit hat er den bisherigen Rekordhalter Boris Johnson abgelöst, der 4 von 4 seine ersten Abstimmungen verloren hatte. Und ja, der No-Deal-Brexit ist jetzt verboten. Er läuft aber, weil das Parlament gerade in der Zwangspause ist und niemand mehr mit Boris Johnson irgendwie zusammenarbeitet und er auch nicht verhandeln kann, läuft es darauf hinaus, dass es am 31. Oktober dazu kommt. Jetzt muss, Europa hat gesagt, sie verhandeln nicht mehr. Soll eigentlich auch keine Extension mehr geben, weil es damals auch Juncker, glaube ich, gesagt hat, so nutzt die Zeit, die wir euch jetzt geben, effizient. Das ist auf jeden Fall nicht passiert. Also das ist wirklich, also ich weiß nicht, was mit der Welt passiert ist in den letzten Jahren, aber sowas wie Donald Trump oder jetzt dieses Drama um Brexit, es ist wirklich so, man hätte keine skurrileren Politkrimi schreiben können. Und das hätte niemand geglaubt. Das ist so faszinierend. Naja, ich würde sagen, beenden wir es hiermit. Damit beenden wir das. Nächste Woche gibt es sehr wahrscheinlich auch wieder eine neue Folge. Das ist gut. Ja. Bis dann. Tschüss. Leute beschweren sich, dass wir kein Outro haben. Weil wir aber der community-freundlichste Podcast aller Zeiten sind, ist dies ein offizielles Outro. Sie können jetzt abschalten. Hier gibt es nichts mehr zu sehen, schon gar nicht zu hören. Robin Blase ist schon längst nicht mehr im Raum und David Hein auch nicht. Diese Stimme ist automatisch von Google erstellt worden. Auf Wiedersehen und bis nächste Woche.